Die Orange, die sich von dem zweiten Friedrich von Preußen partout nicht auspressen lassen wollte und daher 1753 Potsdam verließ, hieß eigentlich nicht Voltaire, sondern François-Marie Arouet, 1694 bis 1778. Warum er sich seit 1718 Voltaire nannte, konnte ich nicht ausfindig machen. Ich habe alle möglichen Texte, Vorreden, Nachworte, Lexika durchgesehen. Und nur bei der Einleitung in den Candid fand ich die Bemerkung, der Name sei ein Anagramm. Das Anagramm steht für die im 17. und 18. Jahrhundert sehr beliebte Kunst, den eigenen Namen oder ganze Sätze umzubauen durch die Umstellung der Buchstaben. Aber das hilft bei Arouet alias Voltaire auch nicht weiter. Voltaire im Zusammenhang der subversiven Theorie zu nennen, bereitet einige Probleme. Diese Schwierigkeiten liegen in der Sache selbst, das heißt in der Aufklärung. Denn im Denkverlauf zur Französischen Revolution entstehen gewisse Widersprüche, die nicht etwa im Begriff der Vernunft liegen oder in ihrem Gebrauch, sondern es sind dies Widersprüche, die sich mit der aufkommenden Klassengesellschaft entwickeln. Zunächst ist die Frage zu klären, was Voltaire in den Reihen der Subversion zu suchen hat. Was soll hier ein Großbourgeois? Denn eben das war er, nicht seiner Klassenzugehörigkeit wegen, sondern auch dem Bewusstsein nach. Man könnte sagen, Voltaire ist der erste organische Intellektuelle im Sinne Gramscis gewesen. Das heißt ein Intellektueller, der keineswegs das Allgemeininteresse vertreten will, sondern bewusst als Vertreter einer bestimmten Klasse, einer bestimmten sozialen Gruppe auftritt. Und zwar ohne jede Betulichkeit, mit offenem Visier und mit einer gewissen Nonchalance. Von seiner ausgesprochenen Massen- oder Volksfeindlichkeit war schon die Rede. Voltaire war ein nicht nur wohlhabender, sondern reicher Mann, der 1760 in der Nähe des Genfer Sees eine Domäne kaufte und dadurch zum Herrn eines Dorfes wurde. Er gründete auch eine Uhrenfabrik, und man merkt schon, es handelt sich um einen organischen Intellektuellen, der nicht nur denkt und schreibt, sondern der auch praktisch wird. Er war ein Kapitalist. Er richtete eine Uhrenfabrik, die der Genfer Uhrenindustrie eine ruinöse Konkurrenz lieferte. Doch er ließ auch eine Kirche bauen, weil er der Ansicht war, das Volk brauche die Religion. Nicht den Handarbeiter müsse man bilden, meinte er, sondern den guten, anständigen und ordentlichen Bourgeois. Darin sah er seine Aufgabe. Ansonsten, meinte er, sei es notwendig, dass es Arme gäbe auf der Welt. In einem Brief vom 19. März 1766, ihm wurde vorgeworfen, er würde sich der Notwendigkeit der Volksbildung verweigern, schrieb er unter anderem: »Ich glaube, wir verstehen uns nicht in der Auffassung des Begriffs Volk, dass sie dieser Bildung für nötig halten. Unter Volk verstehe ich die Masse der Bevölkerung, die zum Leben nur ihrer Hände bedarf. Ich bezweifle, dass dieser Teil der Bürger die Zeit und die Fähigkeit hat, sich zu bilden. Sie würden eher verhungern als weise werden.« Das war übrigens eine Definition des Volks, von seiner eigenen Hände Arbeit zu leben, die auch bei Goethe zu finden ist. Wenn auch ohne negativen Beigeschmack. Weiter heißt es in Voltaires Brief: »Es erscheint mir wesentlich, dass es unwissende Arme gibt.« Klassenbewusst war das Denken damals, im Gegensatz zu später, direkt und ohne Umschweife. Und dann heißt es: »In unserem unglücklichen Los ist es unmöglich, dass die Menschen in einer Gesellschaft zusammenleben, ohne dass sie in zwei Klassen gespalten wären, in die der Reichen, die befehlen, und in die der Armen, die dienen.« Voltaire denkt im Sinne der kapitalistischen Ideologie, im Sinne der Freiheit der Arbeit, wonach der Verkauf der Arbeitskraft Symbol der Freiheit sei. Er schreibt, die Arbeiter seien nicht unglücklich. Sie sind nämlich frei, ihre Arbeit an den zu verkaufen, der sie am besten bezahlt. Diese Freiheit ersetzt ihnen das Eigentum. Das hätte auch Ludwig Erhard sagen können. Auf der anderen Seite war Voltaire in der Tat ein Anwalt der Gerechtigkeit, wie man so schön sagt. Sein Traktat über die Toleranz von 1763 zeigt eindeutig, wie entschieden er gegen die Intoleranz vorging und nicht nur die Kirche bekämpfte, sondern auch die Religion selbst. Ansonsten ist er ein großer Spötter gewesen, auf eine Weise, die keineswegs so kabarettistisch daherkam wie heute üblich. Ein Spott, der die Richtigen treffen wollte und auch traf. Dafür saß er ein Jahr in der Bastille. Neben den Briefen ist für unseren Zusammenhang vor allem das 1767 erschienene Philosophische Wörterbuch wichtig. Hierin findet sich das großbürgerliche Denken der Aufklärung. Schlägt man unter dem Stichwort Egalité nach, so wird deutlich, was hier gemeint war, was später dann auch kommen sollte. Gleiche Behandlung aller, derart, dass die Ungleichheit auf der Welt nicht nur herrsche, sondern gerechterweise auch herrschen solle. Voltaires Auffassung der Liberté, der Freiheit, ist noch interessanter. Obwohl ein Anwalt der Gerechtigkeit und der Toleranz, bei der philosophischen Entwicklung des Begriffs der Freiheit gibt er nicht einen gesellschaftlichen, sondern einen eher metaphysischen Begriff davon. Voltaire ist Determinist und Freiheit meint bei ihm, wie bei Spinoza, die Einsicht in die Notwendigkeit. Er zieht sich auf den metaphysischen Begriff zurück. Im Grunde war er Deist, das heißt ein Anhänger der damals herrschenden Weise, den Gottesbegriff zu denken, des sogenannten Deismus. Das war gewissermaßen das Rückzugsgebiet der Atheisten, die als Bürger trotz aller Religionskritik doch an einer höchsten Autorität festhalten wollten. Das deutsche Bürgertum übrigens war, Kant ausgenommen, nicht deistisch, sondern suchte metaphysischen Unterschlupf im Pantheismus. Voltaire jedoch war Deist und damit an der Existenz Gottes relativ desinteressiert. Dennoch, bei ihm war das Ferment der Zersetzung präsent. Seine Irreligiosität, die bis auf den heutigen Tag unerreicht ist, besaß eine sprengende Kraft. Voltaires Religionskritik geht weit über die Hobbesche Auffassung hinaus, wonach die Religion ein Priesterbetrug sei. Andererseits ist sie jedoch nicht so philosophisch wie die des jungen Hegel, Gott ist wirklich tot, oder die von Marx, der Religion eine gewisse Würde zuspricht, nämlich Seufzer der bedrängten und leidenden Kreatur zu sein. Oder bei Spinoza, der die Religion beiseite schiebt, indem er Gott und Natur in eins zusammenfließen lässt. Voltaires Kritik der Religion ist ganz anders begründet. Sie ist empirisch, sie geht nicht von irgendwelchen philosophischen Gesichtspunkten aus, sondern von der nüchternen, manchmal sehr ungenauen Interpretation religiöser Texte. Er unternimmt eine Art historische Analyse der Offenbarung, das heißt, er treibt Bibelkritik, was bedeutet, dass das Buch der Bücher keine heilige Schrift ist, sondern vielmehr ein historisches Dokument, ein Gegenstand der Geschichtswissenschaft und der Quellenkritik. Die leitenden Gesichtspunkte seiner kritischen Bibelexegese, wie er das spöttisch nennt, sind erstens, dass die Bibel das Wort Gottes sei, zweitens, dass das berühmte Hohelied des Salomo, das Lied aller Lieder und einziger Liebespsalm in der Bibel, keineswegs ein Liebeslied sei, sondern vielmehr die prophetische Vorwegnahme des Liebesverhältnisses zwischen Jesus Christus und der Kirche. Voltaire also tut so, als würde er bestimmte Stellen der Bibel untersuchen, und er stellt fest, dass das Buch der Könige, von Saul über David bis Salomo, eine einzige Serie von Morden darstellt. Genüsslich zitiert Voltaire diese schlechten Serientäter, um es dann am Ende für merkwürdig zu erklären, dass Gott so sprechen könne. Er macht sich auch darüber lustig, dass die Bibel das Verhältnis zwischen Ehefrauen und Konkubinen auf den Kopf stellt, denn aller historischen Erfahrung zufolge sei es so, dass ein Mann mehr Konkubinen als Ehefrauen habe. Wie kommt also Salomo dazu, 600 Ehefrauen und 300 Konkubinen zu haben? Und gelegentlich der Essgelage Salomos stellt er die schöne Rechnung auf, dass Salomos Runde ausweislich der in der Bibel angegebenen Zahlen den kompletten Viehbestand der damals bekannten Welt aufgegessen haben müsste. So zu argumentieren war im 18. Jahrhundert ein Novum, das durchaus Denkbewegungen in Gang zu setzen vermochte. Das gleiche gilt für die historische Analyse des Hohelieds. Er zitiert daraus und fragt sich, was gemeint sei, wenn es heißt: Deine Brüste sind wie junge Rehlein, und deine Nase ist wie der Turm auf dem Berge Libanon. Warum die Kirche wie ein Rehlein und die Nase wie ein Turm sei? Und er gelangt zu dem Schluss, dass es mit der Gültigkeit der Bibel nicht weit her sein könne. Voltaires Ironisierung der Religion birgt ohne Zweifel Momente der Zersetzung. Thank you. كيسس بلاد زايدي الصحراء اكني غزي في خفيس البازي عشتو فلا تسكرتك زورانيس يقي مرمدي ونواس مشاور دواراويس en el río, pero mira cómo bebe, por ver aquí yo nacido. Bebe y vuelve a beber, dos veces en el río, por ver aquí yo nacido. Quise beber chichera, y el bar no burrichis, y el mes que te hacen vivir, me chiste de يعود الأخبار على ضيوف البزيج هذا جار تسيس Pero mira como bebe los peces en el río Pero mira como bebe por ver a Dios nacido Bebe y vuelve a beber Los peces en el río por ver a Dios nacido Ganz anders verhielt es sich mit Jean-Jacques Rousseau, 1712 bis 1778. Der Kontrast ist klassenpolitisch. So reich Voltaire war, so arm war Rousseau zwar nicht, aber er war der Repräsentant jener Klasse, die sich in der jakobinischen Phase der Französischen Revolution versuchte, als herrschende Klasse zu konstituieren. Rousseau war ein Petit Bourgeois, aber er lebte nicht ohne Konsequenz. Petit Bourgeois war er nicht von Geburt. Er war ein Chevalier, der, nachdem er entdeckt hatte, wie widerwärtig die Aristokratie ist, Kappe und Degen ablegte und begann, von der eigenen Hände Arbeit zu leben. Er wurde Notenkopierer. Da er allerdings inzwischen ein berühmter Schriftsteller geworden war, waren seine Kopien begehrte Handelsobjekte. Unter Armut litt er keineswegs. Rousseau ist ein revolutionärer Schriftsteller gewesen, so heißt es oft, also ein Subversiver? War Rousseau tatsächlich der Vater der unmittelbaren Demokratie sans France, ein Apostel der Freiheit oder vielmehr ein Vorläufer des totalitären Staats? Und ist seine Demokratie eine totalitäre? Die Problematik der Identität von Regierten und Regierenden ist das Thema Rousseaus, und damit hängt auch das Problem der konkreten Entscheidung in politischen Dingen zusammen. Im Contrat Social hat er sich allerdings nicht dazu geäußert, wohl aber im Artikel Politische Ökonomie der Enzyklopädie. Es ist aber bedenklich, wenn er auf der einen Seite in der politischen Ökonomie sagt, die einzig mögliche Art der Ermittlung des allgemeinen Willens läge in der Mehrheitsentscheidung, andererseits aber im Contrat Social meint, es könne keine Mehrheit und keine Minderheit geben, nur den allgemeinen Konsens, so dass sich die Minderheit praktisch, wie er im Contrat Social beschreibt, außerhalb der Legalität befindet. Man muss jedoch eines festhalten: Die Behauptung, dass Rousseau der Schriftsteller der Französischen Revolution gewesen sei, mag für die Jahre von 1789 bis 1795 durchaus zutreffen. Für die Zeit danach ist das eher eine Unterstellung der Freunde des Verfassungsstaates. Rousseau wird dann beispielsweise zur Präzisierung dessen bemüht, was eine Basisdemokratie oder ein Plebiszit sei, aber mit Basisdemokratie hat er wirklich nichts zu tun, mit dem Plebiszit schon eher. Der Vorwurf, wer sich an Rousseau orientiere, tendiere zum totalitären Staat, zur Diktatur, war in der konservativen Kritik der 68er-Bewegung gang und gäbe. Die Studenten wollten das totalitäre Element in die Politik zurückbringen. Das Eigentümliche dabei, erst nachdem dieser Vorwurf um sich griff, begannen die linken Studenten Rousseau überhaupt zu lesen. Rousseau interessiert sich für das Problem der Freiheit im modernen Sinne überhaupt nicht, sondern für das Problem der Unabhängigkeit. Er bekämpft nicht die Unfreiheit, er erstrebt eine Gesellschaft ohne persönliche Abhängigkeitsverhältnisse, was eine ganz andere gesellschaftliche Dimension hat. Seine Zauberformel, mit der er alle Formen persönlicher Abhängigkeit eliminieren will, ist beinahe organisch zu nennen. Gemeinsam stellen wir alle, jeder von uns seine Person und seine ganze Kraft, unter die oberste Richtschnur des Gemeinwillens. Und wir nehmen, als Körper, jedes Glied als untrennbaren Teil des Ganzen auf. Nicht Freiheit findet hier statt, sondern die Anerkennung eines allgemeinen Konsensus. Und damit entfällt gewissermaßen das allgemeine Abhängigkeitsverhältnis. Viel wichtiger als der Contrat Social ist seine erste, sofort berühmt gewordene Abhandlung von 1750 über den Wert der Zivilisation und der Kultur, der Discours sur les sciences et les lois. Eine Abhandlung, in der er nachweist, dass durch den allgemeinen zivilisatorischen Fortschritt der Mensch seiner Unschuld verlustig ging. Eigentlich eine antiaufklärerische Position. Der zivilisatorische Fortschritt sei als etwas Negatives zu begreifen, nicht als positive Errungenschaft der Menschheit. In diesem Gedanken steckt das bekannte Prinzip des Zurück zur Natur, der Wiedergewinnung der natürlichen Reinheit, Größe und auch Unabhängigkeit. Das ist auch das Thema seiner pädagogischen Schrift Emile von 1762. Die Pädagogik soll dafür Sorge tragen, dass sich die in der Natur des Kindes liegenden Kräfte, Fähigkeiten und Möglichkeiten frei entfalten können. Weniger Glück hatte Rousseau mit seiner zweiten Abhandlung, dem Discours sur les origines et le fondement de l'inégalité parmi les hommes von 1753, in der er dem Eigentum eine Absage erteilte. Dafür gab es keinen Preis. Einerseits hat diese Verwerfung des Eigentums Rousseau zu einer Symbolfigur der revolutionären Bewegungen gemacht, andererseits jedoch sticht ein Widerspruch ins Auge. Hier steht der berühmte Satz, dass wer zuerst ein Stück Land eingrenzte und es für sich reklamierte, den Unfug der Weltgeschichte in Bewegung gebracht hätte, aber kaum hatte er diesen Satz niedergeschrieben, schwang er sich zum Ideologen des petit-bourgeoisen Eigentumsbegriffs auf. Von Rousseau stammt die Theorie für den Versuch der Jakobiner, eine Gesellschaft der Kleineigentümer zu etablieren. Wichtig an diesem Widerspruch ist nicht, dass sich Rousseau selbst widerspräche, sondern Es ist der im Wesen des Petit Bourgeois liegende Widerspruch selbst, der Rousseau daran hindert, tatsächlich eine Theorie der Umwälzung zu entwickeln, die sich nicht darauf beschränkt, das Eigentum anders zu verteilen oder breiter zu streuen, so wie Ludwig Erhard mit seiner Vermögensbildung, obwohl Erhard mit Rousseau nun wirklich nichts zu tun hat. Der Petit Bourgeois war damals schon akkumulationsfeindlich eingestellt. Und diese Feindschaft kommt bei Rousseau stärker zum Ausdruck als eine Perspektive, die nach vorne weisen würde. Die Akkumulationsfeindschaft der zweiten Abhandlung wurde, ebenso wie der stürmische Gedankengang der ersten Abhandlung, dem revolutionären Rousseau zugeschlagen. Aber in Wirklichkeit gibt es doch erhebliche Divergenzen. Zurück zur Natur. Emile, der pädagogische Roman, will der Natur freien Lauf schaffen. Aber Rousseau selbst war im wirklichen Leben alles andere als ein guter Pädagoge. Der Emile hinderte ihn nicht daran, die eigenen Kinder ins Internat zu stecken. Der philosophische Impetus Rousseaus als solcher wird fraglich, wenn man bedenkt, wie die erste Abhandlung zustande gekommen ist. Als Rousseau nämlich die Nachricht erhielt, die Akademie zu Dijon habe einen Preis ausgeschrieben zum Thema »Nutzt die Zivilisation der Entfaltung der menschlichen Güte?« beabsichtigte er zuerst, die Frage zu bejahen. Doch sein Freund Diderot schrieb ihm, es wäre doch reizvoll, die Sache einmal andersherum darzustellen, nämlich so, dass die Zivilisation menschenfeindlich sei. Rousseau tat, wie ihm geheißen, und wurde berühmt als der Urheber des »Zurück zur Natur«. Das Verhältnis zwischen Vernunft und Natur stellte sich in der Aufklärung nicht so einfach dar, denn sie war keineswegs ein naturenthobener, gar naturfeindlicher Rationalismus. Heutzutage grassiert allenthalben Antirationalismus, Hinwendung zur Kultur, zu den Weisheiten naturgebundener Ethnien. Der Antirationalismus bestreitet unter anderem die Alleinherrschaft der Ratio und setzt die Besinnung an ihre Stelle. Die Besinnung auf die Weisheiten der alten Indianer, der Tibeter und anderer Völkerschaften. Aber das Verhältnis zwischen Vernunft und Natur in der Aufklärung war anders. Dass Aufhellung stattfand, dass die Vernunft in der Tat nicht nur als Prinzip der Wirklichkeit, sondern auch des Handelns betrachtet wurde, ist richtig. Doch andererseits, schon der diffuse Materialismus der Aufklärung weist darauf hin, dass die Natur hier nicht als belanglose Größe betrachtet wurde. Sicherlich, das mechanistische Weltbild zum Beispiel eines Lametri, der Mensch ist eine Maschine, gibt der Natur gewiss wenig Raum, doch andererseits und gerade in der Folge ihres Materialismus betrachtete die Aufklärung den Menschen durchaus als Naturwesen. Die Rede war vom natürlichen Gefühl als einer unverzichtbaren Größe des menschlichen Lebens. Nur so ist zu verstehen, dass gerade das Zeitalter der Aufklärung, des Rationalismus, zur Wiederentdeckung des guten Wilden führte. Fast alle Utopien und Gesellschaftsprojekte der Aufklärung gehen von einem idealen, anfänglichen Zustand aus, in dem die Rationalität herrscht, ohne den Anachronismus der tradierten Institutionen und Werte. Das ist eben die Gesellschaft der Wilden. Der Aufklärung immer wieder attestierte fehlende Sinn für das historisch Gewachsene bestätigt sich hier von Neuem. Die Aufklärung interessierte die Rationalität des Heute im aufklärerischen, nicht im zweckrationalen Sinne. Und dann erst die Vernünftigkeit der ursprünglichen Primitivkulturen. Die Aufklärung stiftete einen eigentümlichen Zusammenhang zwischen der modernen Ratio und der unmittelbaren Vernünftigkeit der Wilden. Eben diese baute die Brücke zwischen Vernunft und Natur. Da sie die Natur leben, leben die Wilden nach dem natürlichen Gefühl. Und weil Natur im Wesentlichen Ratio ist, leben sie daher vernünftig. Die ursprünglichen Stämme leben also rationaler als die auslaufende Feudalgesellschaft, die in den Pauperismus hineinlief. Die Wilden leben herrschaftsfrei. Sie leben im Stamm als einer organischen Einheit, Rousseau. Und der Stamm garantiert neben einem vernünftigen, herrschaftsfreien Leben auch ein Leben ohne persönliche Abhängigkeit. So viel zu Voltaire und Rousseau. Und bei aller Sympathie für Voltaires Irreligiosität und bei aller Sympathie für den demokratischen Impetus Rousseaus muss doch resümiert werden, dass sie weniger mit ihren Werken zur revolutionären Umwälzung beigetragen haben, sondern eher in der Konsequenz dieser Schriften und ihrer ganz spezifischen Interpretation. Sie waren Mitarbeiter der Enzyklopädie, die von 1751 bis 1780 erschien und am Ende 35 Bände umfasste. Die Enzyklopädie war strikt gegen Gefühle und Emotionen, sofern diese religiöser Natur waren oder mit Liebe zu tun hatten, mit der Liebe zum König, zum Fürsten, zu den politischen Institutionen und geschichtlichen Traditionen. Das waren Gegenstände ihrer Kritik. Voltaire und Rousseau schrieben nur gelegentlich. Der eigentliche Stamm der Enzyklopädisten bestand aus rationalistischen Philosophen, die das Wissen der Zeit zusammenfassten. Dass sich die Enzyklopädie als emanzipatorisches Projekt verstand, wird schon aus der Einleitung von D'Alembert und Diderot deutlich. Dem Selbstverständnis der damaligen Wissenschaft entsprechend verfocht sie nicht nur Selbstständigkeit im Allgemeinen, sie proklamierte die Selbstständigkeit der Natur, Gott ist längst verschwunden, und die Selbstständigkeit der Vernunft gegen alle tradierte Autorität. Das ist das eine. Zum anderen jedoch ist die Enzyklopädie das Handbuch der bürgerlichen Subversion. Das ist der Grund, weshalb Friedrich Engels, der sonst mit dem bürgerlichen Denken nicht eben sanft umging und der über die Periode der ursprünglichen Akkumulation und der Entstehung des Kapitalismus nicht gerade sehr freundlich sprach, in der Enzyklopädie noch etwas anderes erblickte als das Wissen der bürgerlich-kapitalistischen Revolution. Er nannte die Enzyklopädie die große Angriffsmaschine. Schon der Titel war ein neues, das gegen alle Überlieferung stand. Enzyklopädie oder resoniertes Wörterbuch der Wissenschaften, der Künste und der Berufe. Resoniert heißt so viel wie kritisch. Vico sprach von der resonierten Geschichtsschreibung als der kritischen. Die Berufe spielen in der Enzyklopädie eine große Rolle und die Erkundung des Handwerks gehörte zu ihren zentralen Aufgaben. Darin kommt ein völlig neues Verständnis der Arbeit und des Verhältnisses zwischen Wissenschaft, Kunst und Beruf zum Vorschein, das in der Tat die neue Zeit schon repräsentiert. In der Einleitung heißt es: Nach ihrer Ergründung der Berufe müssen wir alle diese Geheimnisse ohne Ausnahme öffentlich bekannt machen. Es sind Geheimnisse der Politik, der Kunst und der Produktion und der Wissenschaften. Dieses Prinzip Öffentlichkeit, das hier zum ersten Mal proklamiert wird, und zwar als Aufgabe, die die Enzyklopädisten sich stellen, muss zunächst festgehalten werden. Ein Prinzip Öffentlichkeit, das sofort ins Politische umschlägt. Die Enzyklopädien dürften nach Ansicht der Herrschaft nur ein großes Manuskript sein, das in der Bibliothek des Monarchen fürsorglich eingeschlossen bleibt, ein Buch für den Staat und nicht für das Volk. Die Enzyklopädie sollte ein Buch für das Volk sein. Die Verfasser vertraten das Prinzip der Volksbildung. Doch verstand sich dies Buch für das Volk keineswegs als eine Anleitung zum staatsbürgerlichen Denken, denn, so D'Alembert und Diderot, dass die Enzyklopädie nur ein Buch für den Staat sei und nicht für das Volk, so denken gute Staatsbürger. Und gute Staatsbürger sind die gefährlichsten Feinde der Aufklärung des Volkes. Das Neue dieser Enzyklopädie erhält sich aus ihrem Begriff vom Volk. Die Enzyklopädie fällt hinter Spinozas Multitudo zurück, doch Spinoza war ein toter Hund, der erst später wieder zum Leben erwachte. Das Volk ist das genaue Gegenteil dessen, was nicht nur Voltaire, sondern auch andere Aufklärer, etwa im Kreise Montesquieu, von ihm dachten. So schrieb eine Madame de Lambert an Montesquieu: Das Volk ist jedes, das vulgär und gewöhnlich denkt. In der Enzyklopädie hingegen steht: Das Volk ist der zahlreichste, notwendigste Teil der Nation. Tu peux toujours écrire sur tous les toits que le ciel ne sera pas sans voix. Moi j'ai gardé les pieds sur terre. Un homme qui a pas de frère à quoi ça sert. Et rêver que le diable un beau matin prenne congé de ceux qui ont plus rien. À gagner ou à perdre mystère. Un homme qui a pas de frère à quoi ça sert. فرحة غير ملي غدا ميك même le plus beau de tous les cadeaux. Si on sait pas comment on s'en sert, un homme qui a pas de frère, à quoi ça sert? Et fait rire la horde de tous les gamins en éclatant les oranges d'une main, sans savoir s'ils sont pas privés de dessert. Un homme qui a pas de frère, à quoi ça sert? مازال نظن مقال يا من الحوار نستقصي وليش ترضى استرزقال ينسي الضفر ما تغسي مع بقاع الكنز العقل هنغرومي سودا نسي هنغرومي سودا نسي. Überdies klärt die Enzyklopädie zum ersten Mal ausdrücklich Voltaires Ansichten, die nicht im Sinne einer Volksbildung gemeint waren, sondern im Sinne der ideologischen Konkretisierung der Standpunkte der Großbourgeoisie. Die Enzyklopädie dagegen dachte über die Grenzen der Großbourgeoisie hinaus. Interessant ist, dass die Enzyklopädisten keineswegs die sonst immer betonte Unparteilichkeit und Werturteilsfreiheit der Wissenschaft vertraten. Es ist erstaunlich, dass ausgerechnet an der Naturwissenschaft, am Empirismus und am Sensualismus sich ausrichtende Philosophen der Parteilichkeit der Wissenschaft das Wort reden. Kant hat diese Parteilichkeit mit seinem berühmten Wort auf den Begriff gebracht. Die Wissenschaft sei nur dann wahr, wenn sie der Würde des Menschen dient. Doch im Grunde war dies die allgemeine Einstellung auch der Enzyklopädisten. Condorcet zum Beispiel, einer der Autoren der Enzyklopädie, schreibt in seinem Tableau über den Fortschritt des menschlichen Geistes hinsichtlich der Wissenschaft: Die Wissenschaft von der menschlichen Gesellschaft hat nur ein Ziel, den Menschen die freie Ausübung ihrer Grundrechte in vollkommener Gleichheit und in größter Ausdehnung zu ermöglichen. Die Wissenschaft wird gesellschaftlich, und dies ist etwas anderes, als man gemeinhin unter aufklärerischer Wissenschaft versteht. Hier wird ein gesellschaftliches Ziel zum Kriterium der Wissenschaftlichkeit erklärt. Den bürgerlich-subversiven Charakter der Enzyklopädie kann man ansonsten darin sehen, dass sie überwiegend negativ verfährt, sofern es sich um Wissenschaft und vor allem um die Wissenschaft der menschlichen Gesellschaft handelt. Mit anderen Worten, so affirmativ die Enzyklopädie die Notwendigkeit der handwerklichen Arbeit abhandelt, so negativ verfährt sie, sofern es sich um wissenschaftstheoretische Positionen handelt. Die Ziele, gegen die der Angriff dieser großen Maschine sich richtete, waren nicht bloß die Tradition im Allgemeinen, sondern die Tradition vor allem in Gestalt der überkommenen politischen Institutionen. Man könnte sagen, die Enzyklopädie war die erklärte Gegnerin der untergehenden Welt, der absoluten Monarchie und des Feudalismus. Aber ebenso wichtig ist ihr Kampf gegen alle Formen, nicht nur des Aberglaubens, sondern auch des Glaubens. Man wollte in der Tat die Wissenschaft an die Stelle des Glaubens setzen. Daher auch das Übergewicht der Analyse empirischer Daten und Fakten. Die Enzyklopädie setzte die Aufklärung als den Gegenpol der Form Autorität. Gleich, welchen Inhalt die Autorität haben mag, dass Autorität als solche herrscht, wurde in Frage gestellt. Darin liegt ein fundamentaler Unterschied zu weiten Teilen der deutschen Aufklärung, die sich mehr an Inhalten orientierte, also nicht so sehr die Autorität als solche, als Form bekämpfte. Über den Sensualismus kam es in der Enzyklopädie zu einer Verlötung des unmittelbaren Alltagsdenkens mit dem allgemeinen Prinzip der Vernunft. Die Enzyklopädie war gegen die metaphysische Tradition gerichtet. Immanuel Kant, der wohl größte deutsche Aufklärer, wendet sich kurz darauf ebenfalls gegen die Metaphysik. Sein Büchlein »Träume eines Geistersehers« erläutert durch Träume der Metaphysik erinnert wohl nicht zufällig stark an Voltaire. Es ist ein fürchterliches, ein sehr amüsantes und ein schönes Buch, das jedoch den Spiritualisten und Esoterikern nicht zu empfehlen ist, denn er betrachtet das Geistersehen als ein Produkt von hypochondrischen Winden. Gehen Sie nach unten los, so ergibt sich ein Furz, gehen Sie nach oben los, so sieht man Erscheinungen. Diese Verbindung des unmittelbaren Alltagsdenkens mit den Prinzipien der Rationalität ist die besondere Leistung der Enzyklopädie, eine Leistung von unmittelbar gesellschaftspolitischer Bedeutung. Sie bedeutet den Versuch, die Trennung zwischen Laien und Priestern innerhalb der Wissenschaft aufzuheben. Was die Enzyklopädie daher unternahm, war der, gegen Voltaire gerichtete Versuch, die Spaltung zwischen dem Wissen und den Massen zu eliminieren, wie Hegel das in seiner Geschichte der Philosophie herausgestrichen hat. Er schreibt von der Enzyklopädie als der Verwirklichung des großen Menschenrechts der subjektiven Erkenntnis, dass der Mensch kein Laie sein solle. Die übliche bei Voltaire extreme Trennung zwischen einem gesellschaftlichen Monopol auf Wissen einerseits, dem massenhaften Unwissen andererseits, will die Enzyklopädie keinesfalls hinnehmen. Hegel spricht von einer negativen Tendenz, die die Enzyklopädie durchziehe, die berühmte Negation der gesetzten Ordnung des Weltzustands. Doch fügt er hinzu, diese Seite der Enzyklopädie verhalte sich zerstörerisch gegen das schon in sich Zerstörte. Hegelisch gesehen tut die Enzyklopädie demnach nichts anderes, als das im Grunde bereits Zerstörte aufzuräumen. Herrschaft, absolute Monarchie, Feudalsystem, Denken und Glauben, die Vollendung eines weltgeschichtlichen Prozesses. Doch wenn Hegel anmerkt, dadurch sei der neue Weltzustand erreicht worden, der Weltzustand der Freiheit, dann melden sich Bedenken an. Gewiss, die Freiheit der Meinung war die Sache der Enzyklopädie, aber man darf nicht vergessen, dass sie stets eine bürgerliche Subversion gewesen ist. Mit anderen Worten, die ökonomische Seite der Aufklärung und Subversion, die Aufhebung des Privateigentums, die von den linken Sophisten bis zu Winstanley gefordert wird, das heißt die Schaffung einer Gesellschaft von Gleichen, steht in der Enzyklopädie nirgendwo zur Diskussion. Sie ist bürgerliche Subversion, weil sie der Revolution vorarbeitete, und die Revolution machte sie gegenstandslos. Die Subversion selbst wurde zur Revolution, doch die daraus resultierende Freiheit war die Freiheit des freien Arbeiters, des Marktes und der freigelassenen Akkumulation. Darin liegt die unüberschreitbare Grenze der Aufklärung. Die Widersprüchlichkeit der Aufklärung war eine ihres Klassencharakters. Die Aufklärung selbst versuchte, diesen Klassencharakter zu überwinden, in Gestalt einiger damals durchaus bekannter und gelesener Autoren. Genau an der Grenze zwischen der Affirmation der sich neu formierenden, gesetzlich geregelten Gesellschaft und dem Drang, das Vorhandene zu sprengen, steht der Herausgeber und Spiritus Rector der Enzyklopädie, Denis Diderot, 1713 bis 1784. Diderot, eine faszinierende Gestalt, war für das 18. Jahrhundert etwas Neues. Ein Berufsschriftsteller, dazu ein Enzyklopädist, der sich in Physiologie, Mathematik, Medizin und vielen anderen naturwissenschaftlichen Disziplinen auskannte. Er war ein großer Schriftsteller. Nicht nur Goethe hat sich seiner angenommen. Auch der zum toten Hund erklärte Karl Marx bezeichnete Diderot als seinen bevorzugten Prosaisten. Diderot war einige Male in der Bastille zu Gast, wobei die Unbekümmertheit und Gleichgültigkeit auffällt, die nicht nur er, sondern auch Voltaire, später Blanqui und viele andere dem Knast gegenüber an den Tag legten. Es ist geradezu verblüffend, wie sie ihn als gegebene Tatsache hinnahmen. Wenn man, wie Voltaire, den Satz drucken ließ, die Bibel sei das Werk rohdenkender Menschen, so war es eben klar, dass man dafür mit einem Jahr Bastille bezahlte. Diderot, der öfter der Bastille einsaß, kam ungebrochen heraus, und man kann nicht sagen, dass die damaligen Gefängnisse besonders humanitär geführt worden wären. Diderot steht, wie gesagt, auf der Grenze zwischen Affirmation und Subversion, und es ist bezeichnend, dass er kein Deist, sondern ein erklärter Atheist war. Nicht im Stillen, sondern in aller Öffentlichkeit. 1754 erscheint Diderots Gebet eines Atheisten. Setzen Sie an die Stelle Gottes eine empfindungsfähige Materie, zunächst potenziell und dann aktuell, und Sie haben alles, was sich im Universum vom Stein bis zum Menschen entwickelt hat. Und weiter, es ist zwar wichtig, Schirling nicht für Petersilie zu halten, aber keineswegs an Gott zu glauben. Er war also ein Atheist und ein Materialist dazu. Sein Atheismus war mehr als eine philosophische Position, er ging ins Politische. Diderot stellte wirklich ein Novum dar, und seine Positionen sind nicht mehr ohne weiteres als bürgerliches Denken zu rubrifizieren. So sein Lob der kalabrischen Anarchie. Sein Realitätssinn wird durch die Art bezeugt, in der er ökonomische Probleme behandelt. Ein viel diskutiertes Problem, über das sich auch Voltaire geäußert hat, war die Frage des Luxus. Diderot findet auch, dass Luxus nichts Schlechtes sei, obwohl er, wie es sich gehört, zwischen schlechtem und gutem Luxus unterscheidet. Der gute Luxus ist der heute so bezeichnete Wohlstand, der nichts anderes ist als ein Menschenrecht. Der schlechte Luxus war gerade das, was Voltaire so liebte. Die Überfülle des Reichtums. Diderots Analyse des Luxus endet in einer bezeichnenden politischen Pointe. Ich glaube allerdings, dass es für die Völker immerhin besser wäre, wenn sie leichtsinnigen Epikureern statt wildgewordenen Kriegern gehorchen würden und in ihrer Arbeit den Luxus gewitzter und genusssüchtiger Spitzbuben bestreiten als den Luxus herkünftiger Räuber. Auch seine politischen Schriften zeigen Diderots Ambivalenz. Einerseits ist er ein Vertreter der konstitutionellen Monarchie. Die Vorschläge und Instruktionen, die er für die zweite Katharina von Russland ausarbeitete, drängen auf die Einführung der konstitutionellen Monarchie in Russland. Allerdings ging er dabei weit über die konstitutionelle Monarchie hinaus und näherte sich dem Monarchomachen. Das ist die eine Seite. Andererseits fordert er zur Revolte auf. So schreibt er über die Kolonialzustände, die heilsame Bewegung, die die Unterdrücker Revolte nennen, sei nichts anderes als die legitime Ausübung des unveräußerlichen natürlichen Rechts jedes unterdrückten Menschen. Die Revolution steht vor der Tür, und in der Diktion Ähnliches taucht dann in der jakobinischen Verfassung von 1793 auf, in Artikel 35, der das Recht auf Widerstand als unveräußerliches Recht des Menschen proklamiert, Revolte als legitime Ausübung dieses Rechts. Thank you. Diderots Annäherung an die Monarchie machen, findet sich erstaunlicherweise gerade in seinen Vorschlägen für die zweite Katharina, die damit allerdings wenig anfangen konnte. Wie zwischen Voltaire und dem zweiten Friedrich, so gab es auch am Hof Katharinas gewisse Missverständnisse. So entgegnete Diderot auf Katharinas Bemerkung, wer keinen Besitz habe, aber arbeite, sei ebenso wohlhabend wie der, der 100 Rubel Einkünfte habe, ohne zu arbeiten. Vorausgesetzt, dass er nicht krank wird. Dieselbe Nüchternheit prägt auch seine Analyse der Frage, warum es Katharina nicht gelungen sei, das Problem der Bildung eines dritten Standes im zaristischen Russland zu lösen. Denn Diderot stellte während seines halben Jahres in Russland sofort fest, dass hier, im Gegensatz zu Frankreich, kein Bürgertum existierte. Der Vorschlag, den er erteilte, war allerdings ganz nach seiner Manier. Katharina solle einen dritten Stand erobern, indem sie Krieg gegen Preußen führe, um die Berliner Bevölkerung, diese fleißigen, nützlichen Menschen, nach Russland umzusiedeln. Dann wäre, so schreibt Diderot, das Problem des dritten Standes auch in Russland gelöst. Wie gesagt, wir finden in Diderots Vorschlägen manche Erinnerung an die Monarchomachen, zugleich aber den Grund dafür, warum er unverrichteter Dinge nach Paris zurückkehrte. Er schlug eine Verfassung vor, deren einleitender Artikel lauten sollte: »Wir, die Völker, und wir, der Souverän dieses Volkes, beschwören gemeinsam die Gesetze, durch die wir in gleicher Weise be- und verurteilt werden. Wenn es uns, dem Souverän, geschehen sollte, dass wir sie übertreten und ändern, werden wir zum Feind unseres Volkes, und es ist nur gerecht, dass es unser Feind ist. Dann möge es von seinem Treueeid entbunden werden und uns verfolgen, uns absetzen und sogar zum Tode verurteilen, wenn es der Fall fordert. Das ist das erste Gesetz unseres Gesetzbuchs. Wehe dem Souverän, der das Gesetz missachtet, wehe dem Volk, das in Missachtung der Gesetze gründet.« Es ist nicht weiter verwunderlich, dass derlei Katharina nicht besonders geeignet schien, als Verfassung ihres Reichs zu dienen. Nach Diderots Rückkehr veränderte sich sein Denken zwar nicht, radikalisierte sich aber. Wahrscheinlich durch seine Erfahrung mit dem Petersburger Hof erkannte er, wie aussichtslos es ist, die Aufklärung durch die Monarchie herbeizuführen. Er wurde zum entschiedenen Gegner der aufgeklärten Monarchie. Gelegentlich der Widerlegung von Helvetius' Buch »Über den Menschen« behandelt er dessen Lob des zweiten Friedrichs von Preußen. Helvetius hatte Friedrich darin zugestimmt, es gebe nichts Besseres als die Willkürregierung, das heißt die absolute Monarchie, unter einem gerechten, humanen und tugendhaften König. Das gerade war auch der strategische Gedanke der späteren deutschen Aufklärung. Es sei möglich, die Gesellschaft zu reformieren und zu humanisieren, indem man den König humanisiert, das heißt ihn richtig erzieht. Erziehung des Monarchen zum guten und gerechten König war die Devise. Gegen die Philosophie des Preußenkönigs, gegen ihre Lobpreisung findet Diderot die richtigen Argumente. Und Sie, Helvetius, zitieren lobend diese Maxime eines Tyrannen: Die Willkürherrschaft eines gerechten und aufgeklärten Fürsten ist immer schlecht. Seine Tugenden stellen die gefährlichste aller Verführungen dar. Sie gewöhnen das Volk daran, seinen Nachfolger zu lieben, zu respektieren und ihm zu dienen, wie er auch sein mag, böse oder dumm. Er nimmt dem Volk das Recht zu beratschlagen und sich selbst seinem Willen zu widersetzen. Dieses Recht zur Opposition, so unsinnig es auch scheinen mag, ist heilig. Was charakterisiert einen Despoten? Ist es seine Bosheit oder seine Güte? Keineswegs. Diese beiden Begriffe gehören nicht zu seiner Definition. Und dann kommt etwas, was dem Politologen Stoff genug zum Nachdenken bieten müsste. Der Umfang und nicht der Gebrauch seiner Autorität machen den Despoten aus. Mit anderen Worten, ob der aufgeklärte Monarch seine Autorität gut gebraucht oder nicht, ist gleichgültig. Wichtig ist nur, dass er das Recht dazu hat. Die bloße Tatsache und der Umfang seiner Herrschaftsrechte sind entscheidend. Aus den Zeilen gegen Helvetius spricht ein radikaler gewordener Diderot. Auch seine russische Schrift über den Zweck der Regierung zeugt davon. Schon in England ging es darum, aber es erlangte in Frankreich eine ganz andere Bedeutung, dass es Zweck der Regierung sei, alle Menschen ohne Ausnahme glücklich zu machen. Diese Maxime spielte in der Französischen Revolution eine große Rolle. Es war das Leitwort Saint-Justs. Das Glück, sagte er, sei ein neues Wort für Europa. Der Abbé Mellier, eines der vielen Kinder der Aufklärung, ging noch weiter, indem er meinte, nicht nur das Glück im Allgemeinen habe als Prinzip zu gelten, verbunden damit sei die Gleichheit. Nicht etwa die liberale Gleichheit vor dem Gesetz, auch nicht Gleichheit des Eigentums im Sinne von Rousseau und der Jakobiner, sondern die Gleichheit in der Möglichkeit, das Glück zu erringen. Da kündigt sich an, was denn die Orangerie der Französischen Revolution umtreiben wird. Leclercs Wort von der Gleichheit der Genüsse als der eigentlich anzustrebenden Gleichheit. Mit anderen Worten, das Recht eines jeden so zu genießen, wie es ihm gegeben, möglich oder wünschenswert erscheint. Auch die Frage der Frauenemanzipation wurde im Kreise der Enzyklopädisten eifrig diskutiert. Einer der Wortführer der heute sogenannten Gleichberechtigung war Condorcet. Doch Diderot entdeckte ein Prinzip, das mit der damaligen Zeit schon nichts mehr zu tun hatte. Er war kein Prophet und erkannte die Tragweite seines Gedankens wahrscheinlich gar nicht, aber er sprach ihn doch aus. Das Prinzip des Eigentums der Frau in ihrem Körper. So schreibt er, wenn man den Frauen das Eigentum an ihrem Körper entzieht, ist dies immer eine Art von Tyrannei, die mich schon in ihrer Idee zur Empörung zwingt, eine raffinierte Methode, um die Versklavung der Frau zu verwirklichen, die ohne dies schon groß genug ist. Damit ist einiges über die Aktualität dieser erstaunlichen Persönlichkeit gesagt, und es verwundert dann nicht weiter, dass Diderot das Volk aufforderte, das Pflaster aufzureißen, zwecks Revolte. Ein Abo der Zeitschrift Kontext 21 kann an folgender Adresse bestellt werden. Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse kontext21.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.